استعدادات النوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtster Farabic, und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihi von Imam Nawawi rahmahullah ta'ala. Wir sind bei Hadith 332 bei mir und bei euch, das ist 332, das bedeutet, bei euch ist das 5 Hadithe weniger, 327. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. هذا الحديث حديث طويل. سأل فيه رقل أبا سفيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسولا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وفي هذا الوقت كان أبو سفيان وقوم معه هناك. فلما وصل الرسول برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل هرقل، كان في الشام، هل من أحد من قوم هذا الرجل؟ فكان أبو سفيان، فوضعه أمامهم ووضع القوم خلفه وقال للترجمان: إن كذب فليعلموني، وإن صدق فليصدقوه. ثم سأله الأسئلة: إلى ماذا يدعوكم؟ هل كان مثلا في قومه ملك؟ هل كان في قومه كذا؟ ماذا يفعل؟ هل يغدر؟ ما يغدر؟ هذه الأسئلة العشرة، أسئلة هرقل. فقال له: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بعبادة الله وحده وعدم الشرك، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، أي صلة الأرحام، لأنهم كانوا في الجاهلية يقطعوا أرحامهم، فيأمرهم بصلة الرحم يعني بعدم تقطيع الأرحام. الصدق هو أن يقول الإنسان الحق والخبر الصحيح مطابق للواقع. العفاف أي العفاف عن الزنا وعما في أيدي الناس من الأموال وكذلك الأعراض، والصلاة صلاة لله سبحانه وتعالى. ذلك بارك الله فيكم، هذا دليل من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأمر بالخير ولا يأمر إلا بالخير. ولكن موضوع الباب هو الإحسان وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بصلة الرحم. بارك الله فيكم. حديث 338، أبو سفيان صخر بن حرب Radhiallahu alayhi erzählte in seinem langen Bericht über seine Audienz bei Heraklius, dem oströmischen Herrscher. Unter anderem, wie dieser, das wird Heraklius, ihn fragte: Was verlangt euer Prophet von euch zu tun? Was verlangt er von euch? Er sagte, Abu Sufyan: Er verlangt von uns, also der Prophet verlangt von uns, nur Allah, dem Einzigen, zu und ihm niemanden beizugesellen, nicht den Sitten unserer Vorfahren zu folgen, außerdem das Gebet zu verrichten, die Wahrheit zu sprechen, rein zu bleiben und unsere Blutsverwandten gut zu behandeln oder die Blutverwandten und die Beziehung zur Verwandtschaft zu pflegen. Das Hadith des Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, die Überlieferung mit Heraklius und Abu Sufyan ist eine sehr bekannte Überlieferung. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Brief an Heraklius geschickt und er rief ihn zum Islam auf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sandte das an den Botschafter. Als der Botschafter dort war, hat Abu Sufyan diesen, hat Heraklius diesen Brief gelesen und er fragte, der war in Damaskus, der fragte, gibt es jemanden von seiner Familie oder von seinem Volk hier, da meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Da hat man gesagt, ja, es gibt eine Handelsgruppe, Händlergruppe, die waren dort. Und Abu Sufyan war da. Dann fragte Heraklius, wer ist am nächsten zum Propheten von, das wird von Verwandtschaft. Da haben die Leute gesagt, Abu Sufyan, weil er von Quraysh ist, von Mekka. Dann sagte Heraklius zu der Gruppe, Abu Sufyan soll vorne stehen und die anderen hinter ihm. Und der Übersetzer sollte übersetzen. Und wenn Abu Sufyan lügt, dann sollten die anderen, dann sollten die anderen ein Zeichen geben, dass er die Wahrheit nicht sagt. Und dann stellte, hat Heraklius ihm 10 Fragen, ihm 10 Fragen gestellt. Unter anderem, zum Beispiel gab es in seiner Familie einen König, hat jemand behauptet in Mekka, dass er Prophet wäre, was macht er, was für, und er sagt ihm, was verlangt er von euch? Das wird, was befiehlt er? Der hat ihm gesagt, der befiehlt uns, dass wir Allah allein einzig anzubeten, dass wir keinen Schirk begehen, dass wir das, was unsere Vorfahren gemacht haben, dass wir, dass sie Götzen angebetet haben, dass sie schlecht gemacht haben, dass wir das nicht dürfen. Und er befiehlt uns, dass wir das Gebet verrichten, die Wahrheit zu sagen, dass wir ehrlich zu sein und dass wir rein sind. Rein bedeutet hier, dass wir keinen Sinn begehen, keine Unzucht und dass wir die, das Vermögen von den anderen nicht einfach wegnehmen oder dass wir sozusagen sie beneiden. Und As-Sila. As-Sila ist unser Thema. Also wir reden die ganze Zeit über dieses Thema, dass man gut zu den Eltern sein muss und dass man die Beziehung zur Verwandtschaftsbande pflegt. Deshalb der Prophet hat ihnen damit befohlen. Warum? Weil die Leute vor dem Islam, das war bei ihnen einfach, dass sie die Verwandtschaftsbande brechen und dass sie das nicht mehr pflegen. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, ihr müsst die Beziehung zur Verwandtschaft aufrecht halten, ihr müsst das pflegen. Und das ist natürlich der Beweis aus dem ganzen Hadith. Das Hadith ist sehr groß und die Geschichte natürlich auch. Aber für uns ist das Beweis. Das ist auch noch ein Beweis, dass ein Muslim verpflichtet ist, die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Natürlich im Rahmen, was wir gesagt haben voriges Mal auch, im Rahmen in dem Land, wo man lebt, was als sozusagen als in Ordnung ist. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الغط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستووا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرا الحديث رواه مسلم قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وفيكم مصر النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بفتحها ستفتحوها أو إذا فتموها فيها القيراط يعني القيراط يسمى عندهم للأرض والقيراط أتى في بعض الأحاديث بمعنى وزن وبمعنى أيضا جبل كبير له قيراطان أي جبل كبير فعندهم يسمون هذا القيراط هو يعني شيء يقيسون فيه فيه إما الأرض وإما الوزن، فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. أمر بالإحسان إلى الأرض المفتوحة، إلى أهل الأرض المفتوحة، فإن لهم ذمة ورحمان، لهم صهر ولهم رحم. الرحم هو هاجر، هي من مصر، وهي من أميرات منطقة النوبة في مصر، وليس الجارية كما يقال، يعني هم يقولون أن جارية، إنما كانت هي أميرة فأسرت وأهداها المقوقس آنذاك النبي، عفوا، وأسرت هاجر، وكانت عند فرعون ذلك الزمان في أيام إبراهيم عليه السلام، فأهداها هذا الفرعون، هداها إلى سارة فتزوجها إبراهيم عليه السلام، ومنها أنجبت له، ومنه ومن سارة عفوا من هاجر ولد لإبراهيم إسماعيل عليهما السلام. فلذلك في رحم بيننا، لأنه أهل مكة يعني هم من عرب مستعربة، فلذلك أولاد إسماعيل منهم، من قبيلة درهم أتت، ومنهم تزوج إسماعيل، ومنهم كان أهل مكة، لذلك في رحم، في قرابة، صلة. المقوقس لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية، فأنجبت منه إبراهيم، ذاك هذا هو المعنى في ذلك. يعني الإنسان ليس فقط يهتم بالصلة في القريب، وإنما كذلك في البعيد، الأقرب وكذلك البعيد. بارك الله فيكم. حديث تغي هندك فأيش نفش أخطي غانسك أبو ذر رضي الله عليه برichtet, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: Bald werdet ihr ein Land einnehmen oder befreien, in dem man das Qirat, Qirat ist Maßeinheit, verwendet. In einer anderen Version: Bald werdet ihr Ägypten einnehmen, und das ist ein Land, in dem man das Qirat kennt, behandelt seine Leute freundlich. Dann es gibt Verwandtschaftsbande und Verpflichtungen zu ihnen. Bei Muslim lautet eine andere Version: Wenn ihr es erobert, behandelt sein Bewohner gut, denn es bestehen Verwandtschaftsbande mit ihnen und Verpflichtungen zu ihnen. Oder er sagte: Wir haben Verpflichtungen und mütterliche Beziehungen zu ihnen. Die Gelehrten, das wird die Ulama, ehren diese Verwandtschaft mit Ägypten in der Weise, dass sie sich auf die historische Tatsache bezieht, dass Hajar, die Mutter des Propheten Ismail a.s., eine Ägypterin war. Und mütterliche Beziehung damit, dass Maria die Mutter Ibrahims, des Sohnes des Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, ebenfalls eine Ägypterin. Allah. Barakallahu fikum, das geht hier darum, dass man auch entfernte oder die weite Verwandtschaft auch pflegt, die Beziehung zu ihnen. Nicht nur, was man im engen Kreis kennt, sondern auch die anderen. Der Prophet hat hier gesagt, die Muslime werden Ägypten befreien. Und das ist an sich selbst ein Wunder und eine Prophezeiung von unserem Propheten Muhammad, weil die Muslime später Ägypten befreit haben. Und der Prophet hat befohlen, dass man diese Leute von Ägypten gut behandeln sollte. Warum? Warum unter anderem sowieso die Muslime behandeln die anderen gut? Und obwohl die Muslime Ägypten eingenommen haben, das bedeutet, das war eine Befreiung für dieses Land. Und da muss man auch diese Leute gut behandeln. Und unter anderem, weil, passt auf bitte, weil Ibrahim a.s. damals, er hat Sarah gehabt. Und als er in Ägypten war, der Pharao von damaligen Zeit wollte Sarah für sich nehmen, weil das übel diesem, wenn eine Frau da ist, die verheiratet war, die kommt fremd, dann nimmt er die Frau für sich und tötet den Mann. Deshalb hat Ibrahim a.s. gesagt, die ist meine Schwester, meinte meine Schwester im Glauben. Ja, und sie war bei ihm, er könnte mit ihr nicht anfangen, diese Pharao, weil Allah sie hat ihr gesagt, du bekommst ein Geschenk von mir. Und er hat ihr war eine Sklavin. Die ist ursprünglich keine Sklavin. Sie war eine Prinzessin von Ägypten. Und durch einen Krieg wurde sie genommen, oder als ihre Familie im Krieg haben, die wurde als Beute mitgenommen und sollte dort bei Pharao dienen. Und deshalb Hajar ist eine Prinzessin, die ist keine Sklavin ursprünglich. Ibrahim a.s. hat dann Hajar geheiratet und von ihr hat er Ismail a.s. bekommen. Und Hajar und Ismail waren in Mekka und Mekka gab es nicht. Dann kam, das war im Gebiet von Mekka, dann kam ein arabischer Stamm, dieser arabische Stamm hieß Dirham, und dort haben sie gelebt und Ismail hat von ihnen geheiratet und von seinen Kindern und mit dem Entschuldigung, da hat man Mekka gegründet. Deshalb Ursprung diese Beziehung zu Ägypten war bezüglich Hajar. Das ist Verwandtschaftswandel. Und von der anderen Seite, es gibt natürlich, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Brief an Al-Muqawqis, der Herrscher von Ägypten damals, von Kopten, der hat ihm einen Brief geschickt, der hat ihn zum Islam aufgerufen, der hat dem Propheten ein Geschenk gegeben. Und das war Maria. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von ihr Ibrahim, sein Sohn, bekommen. Deshalb, da gibt es auch mit den Ägyptern, das heißt eine Heiratsverbindung, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Maria geheiratet hat und von ihr hat er sallallahu alaihi wasallam Ibrahim bekommen. Deshalb, das ist ihr. Und dafür unter anderem werden die Muslime die Leute von Ägypten gut behandelt, weil die unsere sozusagen Verwandte sind. وعن ابي هريره رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه وان عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فشمه فعم وخص وقال يا بني عبد الشمس يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مره بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله غير ان لكم رحما سابلها ببلالها. وعن ابي عبد الله عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آلا ليس بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. بارك الله فيكم. هنا كذلك مرة صلة الرحم. هذه بني مرة كعب بن لؤي وبني عبد مناف بني هاشم بني عبد المطلب هو أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. في النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب عبد مناف بن كعب بن مرة بن لؤي. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء جميعا أقاربه إلى عشيرتك الأقربين، دعاهم إلى الإسلام وقال لهم أنا ما أستطيع أفعل لكم شيئا. وهنا انتبهوا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لكم شيئا، يعني يوم القيامة ما أستطيع أفعل شيء، وإنما الذي أستطيعه أن في بيني وبينكم قرابة، فأنا سأصل هذا الأمر، سأصله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ببلالها أي بالماء، يعني شبه قطيعة الرحم بالحرارة تطفأ بالماء وتبرد بصلة الرحم. أما فلان بني فلان ليسوا أولياء لأنهم كفار، إنما أوليائي هم صالح المؤمنين ولهم، وحتى كافر عنده بينه وبيني رحم فسأعطيه حق هذه الرحم، حق هذه الرحم. هذا في ديننا، بارك الله فيكم، انتبهوا لذلك. حديث 334 das wird 29 und 30 bei euch. Abu Huraira berichtet, dass als der Koran Ayah und warne deine nächsten Verwandten, die Sura 26, Shu'ara, die Ayah 214, offenbart wurde, der Prophet sallallahu alaihi wasallam Stamm der Quraysh zusammenrief und alle seine Angehörigen, gemeine Leute und Oberhäupter zu ihm kamen. Er sagte zu ihnen, O Nachkommen von Abdushams, O Nachkommen von Ka'b ibn Lu'ay, O hütet euch vor dem Höllenfeuer, O ihr Nachkommen von Murrah ibn Ka'b, hütet euch vor dem Höllenfeuer, O ihr Nachkommen von Abd Munaf, hütet euch vor dem Höllenfeuer, O Nachkommen Hashims, hütet euch vor dem Höllenfeuer, O Nachkommen von Abdul Muttalib, hütet euch vor dem Höllenfeuer, O Fatima, hüte dich vor dem Höllenfeuer, denn ich werde am Tag des Gerichtes nicht in der Lage sein, dem Willen Allahs etwas entgegenzusetzen. Ich kann nichts für euch tun, außer dass ich mit euch verwandt bin und es das Feuer mit Wasser bekämpfe. Das bedeutet, in diesem Hadith wird das Missachten von Blutsverwandtschaft dem Fleisch gesetzt, das mit Wasser gelöscht werden kann oder durch die Erfüllung davon gegenüber den Verwandten. Abu Abdullah Amr sagte, ich hörte den Gesandten Allah in aller Öffentlichkeit ohne Verheimlichung sagen, gewiss gehören die Kinder des so und so nicht zu meine Beschützer sind Allah und die tugendsamen Gläubigen, alle Herrschaftsbande zu ihnen und diese habe ich zu pflegen. Hier barakallahu fikum, Abd Shams, Ka'b, Lu'ay, Murra, Banu Hashim, Abd Munaf, Hashim, Abd al-Muttalib, diese Großväter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihm befohlen, dass er die Leute zum Islam aufruft. Dann ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam und er sagte erstmal, meine Verwandten, das sind seine Verwandten, engsten Familienkreis sozusagen, Fatima, seine Tochter, Abd al-Muttalib, sein Großvater und so weiter. Hütet euch vor der Hölle, ich kann für euch nicht tun. Und das ist ein klarer Beweis, dass man wissen muss, der Prophet selber lernt für uns nicht, wir Allah nicht richten, weil wir nach Werken, nach seinem Zukunft sind. Warst du gut, kommst du gut. Warst du schlecht, wirst du natürlich auch eine Strafe bekommen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Aber was ist wichtig? Dass man die Verwandtschaftsbande nicht pflegt, das ist wie Feuer. Und pflegen der Verwandtschaftsbande ist wie Wasser. Das wird, wenn du Feuer hast und du löscht dieses Feuer mit Wasser. So ist auch die Pflege zur Verwandtschaftsbande. Nicht nur die engsten Familienmitglieder, sondern auch die anderen. Natürlich nochmal im Rahmen. Und unter den Bedingungen, die man in einem Land hat, muss man nicht übertreiben in dem Zusammenhang. Auch wenn die keine Muslime sind. Weil das nächste Hadith ist, der Prophet meinte, es gibt die Familie so und so, die sind meine Verwandten, ja. Aber weil sie keine Muslime sind, die sind nicht meine Beschützer, meine Lieblinge. Die sind nicht von mir und ich bin nicht von ihnen, weil sie nicht Muslime sind. Aber sie haben Recht bei mir. Und dieses Recht ist, dass ich die Verwandtschaftsbeziehung zu ihnen pflege und das werde ich das, der Prophet sagt, der wird das machen. Deshalb, wenn auch deine Familie keine Muslime sind, versuchst du, die Beziehungen zu ihnen aufrecht zu halten, versuchst du gut zu ihnen zu sein, versuchst du, die Beziehung zu ihnen zu pflegen, im Rahmen, was du kannst. Wann er bejubelt, Khalid ibn Zayd al-Ansari, رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة متفق عليه هنا بارك الله فيكم تصل الرحم أي صلة الرحم أمر يدخلك الجنة وفي هذا حث وأمر بصلة الرحم على صلة الرحم حث وأمر بها وعليها والصدقة كما ذكرنا الصدقة على القريب فيها أجران لعمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله فيكم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري berichtet dass ein Mann den Propheten صلى الله عليه وسلم fragte O Gesandter Allahs nimm mir eine Tat die mich zum Paradies führen und von Höllen vom Höllenfeuer fernhalten wird der Prophet صلى الله عليه وسلم antwortete diene Allah und geselle ihm nichts bei verrichte das Gebet, zahle die Zakka und pflege die Verwandtschaftsbande. Wenn du die Verwandtschaftsbande pflegst, dann ist das ein Weg zum Paradies. Dann wirst du dadurch ins Paradies kommen. Und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Das heißt, im Islam auch gibt es nicht, dass man nur einen Teil der Religion nimmt und die anderen Teile weglässt, sondern der Islam ist ein Komplex von Handlungen. Und da sollte man sich an diese Taten, Handlungen halten, wenn man ins Paradies kommt. Unter anderem diese Eigenschaft, dass man die Verwandtschaftsbande pflegt. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرة فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة صدقة وصلة بارك الله فيكم الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لذلك ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة وهذا صحيح وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفطر صلى الله عليه وسلم كان على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أما قوله فلا يصح والله تعالى على أعلم وفي هنا مرة أخرى قد تكلمنا عليه أنه إذا تصدقت على قريب لك ففي ذلك أجران أجر الصلة وأجر الصدقة بارك الله فيكم سلمان بن عامر berichtet dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte wenn du das Fasten brichest mit einer Dattel dann darin steckt Segen und wenn du keine Dattel findest brich es mit Wasser dann Wasser reinigt fügte hinzu einem Bedürftigen Sadaqa Almosen zu geben, ist ein Almosen oder ist ein Sadaqa, das wird eine gute Tat. Und sie einem Verwandten zu geben, zählt doppelt. Die Sadaqa und die Pflege der Verwandtschaftsbande, das war At-Tirmidhi. Auffassung, der erste Teil bezüglich Dattel und Wasser, das ist daif, die Überlieferung ist daif, aber schwach. Aber der Prophet hat das gemacht. Deshalb, man kann sagen, ja, das ist wörtlich schwach, aber tatmäßig ist das authentisch. Und der zweite Teil, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, spendest, dann ist das mit Lohn verbunden. Aber wenn du jemanden, einem Bedürftigen, der mit dir verwandt ist, Spende gibst, dann bekommst du doppelt Lohn. Ein Lohn, weil du damit weil du eine Spende gibst, und ein Lohn, weil du die Beziehung zur Verwandtschaftsbande pflegst. Das sind Hadithe. Ich meine, man merkt, der Autor hat so viele Hadithe, rahimahullah ta'ala, gebracht, damit er uns zeigt, dass der Muslim immer versucht, die Beziehung zur Verwandtschaft zu pflegen, und dass der Muslim immer mit seiner Verwandtschaft bleibt, und dass man gut zu ihnen ist, dass man mit ihnen redet, dass man ihnen Empfehlungen gibt und nicht sich von ihnen entfernt. Als ob in seiner Zeit das so wäre oder gewesen wäre, dass die Leute dies nicht gepflegt haben. Ich meine, wenn er heute sieht, wie die Lage geworden ist, dann will Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qal, kanat tahti imra'ah, wa kuntu uhibbuha, wa kana Umar yakrahuha. Faqala li talliqha. فأبيته فأتى عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي طلقها رواه أبو داود والترمذي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلقها فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طبعا هذا حديث قد يشكل على كثير من الناس, يعني كيف أم تقول لابنها طلقها, وكيف أب يقول لابنه طلق زوجتك, مع أنه كان يحبها, ولكن عمر ما كان يحبها. طب لماذا ما كان يحبها؟ كان في شيء. طب ما ذكر هنا, ولكن بارك الله فيكم, هذه القصة فيها لسه شيء آخر. طلقها ابن عمر طلقها ثم حزن عليها كثيرا. فلما رأى عمر حزن ابنه, حزن ابن عمر, فأمر أن يرجعها. فأمرك الله فيكم أن يأتي الأب أو تأتي الأم فلان طلق, فهذا ما يستقيم أصلا, إنه يتسبب له. ولكن وطاعة الأم أوسط باب الجنة. قل الجنة, والدك هذا باب للجنة, أو أمك باب لله. إما تأخذ هذا الباب, وإما تضيع هذا الباب. فبطاعة الأبوين لبابين من أبواب الجنة, بطاعتهما فيضيع هذا الباب. ولكن كما ذكرت, يعني مو مثلا لأن زوجة الإبن تصلي قال له طلقها إلى أن تصلي, هنا ما في طاعة. إنما زوجة الابن سيئة, والعياذ بالله, غيبة, نميمة, طعن في الناس, أخلاقية, قتل لسبب. أما المرأة لأنها تصلي أو لأنها تخاف الله يقال طلقها, فلا, لا طاعة للخلق في معصية الخالق. صارت هذا ظلم, صار ظلم. فذلك كثير من الناس يسأل ويقول أبي وأمي ما يقول ما تزوج هذه, ماذا تفعل؟ تريد باب من أبواب الجنة, عندهم سبب. تريد باب من أبواب الجنة, فعل. ما تريد, ضيع على نفسك هذا الباب. أنت يجوز لك, لأنه أنت عاقل بالغ تستطيع, ولكن الذي يريد باب من أبواب الجنة يفعل. وفي هذا يا أخوة انظر إلى حالنا اليوم, كيف أضعنا حقوق الآباء والأمهات, وكيف أصلا في الشرع. بارك الله فيكم. Luft anhalten bezüglich dieses Hadithes, weil ich weiß, dass viele Hadithe wenn die gelehrt werden, dass einige Brüder und Schwestern, die verstehen das nicht und deshalb fangen sie an, tausendmal zu denken. Deshalb langsam, wenn ihr dieses Hadith hört, die beiden Hadithe, 333, 334, bei euch, bei mir, 38 und 39. Ibn Umar, radhiyallahu anhu, erzählte, ich war mit einer Frau verheiratet, die ich sehr mochte, aber mein Vater, Umar, mochte sie nicht. Er bat mich daher, mich von ihr scheiden zu lassen, was ich zurückwies. Umar radiallahu anhu ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm dies. Der Prophet sprach zu mir, lass dich von ihr scheiden. Das ist bei Abu Dawud Tirmidhi. Und Abu Darda erzählte, dass ein Mann zu ihm kam und sagte, ich habe eine Frau und meine Mutter bittet mich, mich von ihr scheiden zu lassen. Da sagte er, also Abu Darda zu ihm, dass Abu Darda dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, ein Elternteil ist wie eine mittlere Tür zum Paradies. Wenn du willst, kannst du sie dir verderben, das wird die Tür, und wenn du willst, kannst du sie dir bewahren. Auch das ist bei At-Tirmidhi. Subhanallah. Das ist jetzt ein, wenn manche das hören, der Vater sagt seinem Sohn, lass dich scheiden von deiner Frau. Der sagt ihr, du bist geschieden. Oder die Mutter sagt ihm, lass dich scheiden, du bist geschieden. Aber was ist das? Das ist ein Diktatorsystem, oder? Aber das ist kein Diktatorsystem. Kein Vater und keine Mutter, die ihre Kinder lieben und mögen und die ihren Kindern wünschen, dass sie gut leben, würden einfach sagen, lass dich scheiden. Es gibt bestimmt einen Grund. Zum Beispiel, angenommen, eine Mutter kommt oder ein Vater kommt und sagt seinem Sohn, du sollst dich scheiden lassen vor dieser Frau. Warum? Weil sie betet. Das ist kein Grund. Du lässt dich hier niemals scheiden vor ihr, von ihr. Oder weil sie zum Beispiel, weil sie gut ist. Aber wenn sie zum Beispiel schlechte Charaktereigenschaften hat, schlechte Charaktereigenschaften, oder wenn sie schlechte Frau ist, wenn sie den Sohn schlecht behandelt, und deshalb sagt der Vater, lass dich scheiden, dann sollte das machen. Natürlich, du bist hier, du kannst sagen, nein, ich lasse mich nicht scheiden, wenn deine Mutter und dein Vater sagen. Aber, dann hast du etwas verpasst. Und zwar, deine Mutter und dein Vater, die sind wie Tür zum Paradies. Das wird durch die gute Beziehung und Gehorsamkeit zu deinen Eltern, kommst du ins Paradies. Und wenn du das nicht machst, was sie von dir wollen, dann hast du das verpasst. Dann hast du das sozusagen verfehlt. Und es ist dir überlassen. Deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, das ist eine Tür zum Paradies. Willst du das? Dann nimmst du, was sie sagen. Willst du nicht, dann nicht. Aber natürlich nochmal, mit Gründen. Mit Gründen. Nicht, ja, mein Vater sagt mir, lass dich scheiden. Warum? Weil meine Frau betet oder weil sie Hijab trägt. Dann hier, lass dich nicht scheiden. Das ist schlecht, was dein Vater von dir will. Aber meine Frau schlägt mich. Und meine Mutter sagt, lass dich scheiden. Dann lass dich scheiden. Barakallahu fikum, da müssen wir das im Rahmen verstehen. Nicht, dass man diese Scheuklappen hat und dann versteht man total was. Nur so. Bei der ersten Überlieferung von Umar und seinem Sohn, ich war so traurig. Und Umar hat gemerkt bei mir, dass ich traurig war. Dann kam er zu mir, der hat gesagt, mein Sohn, nimm dein Haus zurück. Weil ein Vater dann hat, zu sagen, dass seine Lage war nicht gut. Okay, heirate sie. Was da genau, wissen wir nicht hier, das nicht erzählt. Aber es gab bestimmt einen Grund, weil die Sache im Islam nicht so einfach ist: Scheidung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aber das ist noch ein Beleg, dass man gut zu den Eltern ist. Al-Imam Nawawi hat diese Sachen gesagt in seiner Zeit und er hat das alles bewusst. Schaut mal heute, wenn er heute in unserer Zeit leben würde, was würde er sagen? Der wird nicht denken, dass wir Eltern hätten. Ja, wie die Kinder heute mit ihren Eltern geworden sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gibt Kinder, die ihre Eltern schlagen. Es gibt Tiere, die ihre Eltern auf die Straße hier setzen und die wollen von ihnen nicht. Und umgekehrt, ich meine, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Da soll man aufpassen. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الباب أحاديث وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغر وحديث جريج وقد سبقا وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا ومن أهم أحاديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل التمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره بني إن شاء الله تعالى في باب الرجاء قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت قال نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله تعالى فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء وذكر تمام الحديث والله أعلم هذا الحديث الأخير في هذا الباب بارك الله فيكم الخالة بمنزل فالإنسان يحسن إلى خالته كأنها أم لذلك عائشة رضي الله عليها كانت تتكنى بعبد الله وعبد الله بن الزبير هو ابن أسماء وعائشة خالته فكانت تتكنى به لأن خالة بمنزلة الأم وكذلك في حديث بنت حمزة لما تخاصم عليها جعفر وعلي وزيد فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأنه قال الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم وأما حديث عمر بن عبسة حديث طويل سيأتي إن شاء الله فيما بعد ولكن فيه أرسلني بصلة الأرحم يعني بصلة الرحم وفي هذا الباب حديث كثيرة في مسألة صلة الرحم وهذا فيه دليل على وجوب الترابط بين المسلم وبين الأقارب في الإسلام ولكن على الحق وليس في الظلم نسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم das letzte Hadith in diesem Kapitel البراء بن عازب erzählte dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte die Schwester einer Mutter ist die Mutter gleich das wird die Tante ist er gleich zu diesem Kapitel gilt es in den Sahih-Sammlungen von Al-Bukhari und Muslim viele bekannte Hadithe, darunter Hadith Nummer 12, was wir schon genommen haben, und Hadith Nummer 259. Und in den Sahih-Sammlungen finden sich noch viele andere Hadithe zu diesem Thema, die hier jedoch der Kürze dieses Werkes wegen nicht aufgeführt wurden. Und den wichtigen Hadithen zu diesem Thema ist auch der, nachdem Amr ibn Absa in einem längeren Hadith, und das wird unter der Nummer 438 kommen, erwähnt, dass er einmal dem Propheten s.a.w. während der frühen Tage des Prophetentums in Mekka besuchte. Er sagte, ich begab mich zum Propheten s.a.w. fragte ihn, wer bist du? Er sagte, ich bin ein Prophet. Dann fragte ich, was ist ein Prophet? Er sagte, Allah, der Erhabene, hat mich gesandt. Ich fragte weiter, womit hat er dich gesandt? Er sagte, er hat mich gesandt, um die Verwandtschaftsbande zu pflegen, die Götzenbilder zu zerstören und zu verkünden, dass Allah ein einziger ist und dass es nichts Verehrungswürdiges neben ihm gibt. Dies war, glaube ich, werden wir später dann behandeln. Das geht darum erstmal, deine Tante ist wie deine Mutter. Es gab natürlich eine Geschichte, es gab drei Sahaba, die gestritten haben, bezüglich die Tochter von Hamza, Ja'far und Ali und Zayd. Und jeder sagt, ich nehme diese Tochter von Hamza bei mir, ich möchte sie pflegen. Der Prophet s.a.w. hat dieses Mädchen Ja'far gegeben. Und er sagte, nämlich die Frau von Ja'far ist die Tante von der Tochter von Hamza und die Tante ist wie die Mutter. Das heißt, auch deine Tante sollst du gut behandeln, wie deine Mutter. Und der Prophet hat uns das in diesem Sinne erklärt, indem Aisha radhiallahu anha hat gesagt, jede Frau nennt sich Mutter von. Und ich habe keinen Sohn, keine Tochter, dass ich sage Mutter von. Der sagte, ja, nimm Abdullah, der Sohn von deiner Schwester. Und deshalb heißt Aisha Abdullah. Abdullah ist Abdullah bin Zubayr, radhiallahu anhu, der Sohn von Asma, radhiallahu anha, die Schwester von Aisha. Tabarakallahu fikum, die Tante ist auch wichtig, so wie die Mutter. Und das ist auch ein Beweis, dass man gut zur Verwandtschaftsbande sein sollte. Es gibt so viele Hadithe, zum Beispiel mit der Berghöhle, wo die drei Leute in der Höhle waren. Und derjenige, der gesagt hat, ich habe Eltern, ich pflege und so weiter. Der Hadith Jurayj, der Mann, der seine Mutter ihm im Gebet gerufen hat, der sagte, oh Allah, mein Gebet oder meine Mutter. Oder Hadithe, die er, das, wegen dieser, sage ich jetzt, werden, hat er das nicht gebracht, der Autor. Und zuletzt hatte Hadith Amr ibn Absa, Amr ibn Absa, kam zum Propheten, als der Prophet in Mekka war, der wollte fragen, was ist los? Die Leute erzählen von einem Propheten. Dann wollte er genau hören und genau sehen. Er wollte nicht sozusagen nur von den Leuten annehmen. Und er ging zum Propheten und er fragte ihn und er sagte ihm, womit hat Allah dich gesandt? Er hat ihm gesagt, erstmal, dass ich die Beziehung zur Wirtschaftslande pflege. Und das ist noch ein Beweis, dass von Barakallahu Fikum gut zur Verwandtschaft sein sollte. Und das ist unser Kapitel. Das ist unser Kapitel in diesem Zusammenhang. Und subhanallah, ich meine, man merkt, dass der Autor hier so viele Hadithe genommen hat. Das ist Kapitel 40, Barakallahu Fikum. Das bedeutet, der hat mindestens 23 Hadithe oder 22 Hadithe plus die Ayah gebracht. Und noch bringt er jetzt in den nächsten Kapiteln über dieses Thema auf. Weil das so wichtig ist, dass man gut zu den Eltern ist, dass man gut zur Verwandtschaft ist. Und überlege dir, wenn du gut zu deinen Eltern bist, zur Verwandtschaft bist und jeder von Verwandtschaft gut zu den anderen, dann haben wir eine starke Gesellschaft. Eine starke Gesellschaft. Jeder versucht gut zu sein zu dem anderen. Aber wenn jeder für sich selbst lebt, und jeder bricht die Beziehung zur Verwandtschaft, zur Umgebung, dann haben wir keine starke Gesellschaft, dann haben wir eine kranke Gesellschaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und dieser Werteverfall, was wir heute erleben, ist der klare Beweis für das, was hier erklärt worden ist. So, mit Barakallahu fikum kommen wir zu Ende. Und wir sind bei Kapitel 41, das nächste Mal, das wird Montag, fangen wir an, inshallah. من دمنوين كابتل باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم das bedeutet werden wir das nächste Mal Verbot des Ungehorsams den Eltern gegenüber und des Abbruches der Beziehung zu der Verwandten das werden wir inshallah das nächste Mal da handeln بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بقى الله سبحانه وتعالى في المين فنوح أنيم بقى الله سبحانه وتعالى وسلم رشد في إسلام فستيجن والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك